Die Idee verwirklichte nach dem Urteil ihres zentralen Gerichts vom 13. Juni und vom humanitären Standpunkt aus den USA-Bürger Vampir Otto Frederick, der im Arbeitshaus saß, an demselben Tag nach Hause zurück.